komme noch ein letztes Mal, als wär ich danach impotent. Steh im Rampenlicht wie ein Film, der im Kino brennt. Ich erscheine wieder wie Geister bei Polternächte, teil mein Schaden mit euch, als wärt ihr meine Folterknechte. Jetzt kommen noch ein paar Bars von Clinic Rap und Bearers, und ihr fragt euch, wer was Bearers ist, sehr krass. Yeah. Und das Land verfolgt mich, werde zum Gesetz wie diese Zollpflicht. Die IP ist jetzt raus und ihr fragt mich, was nur, ich muss bald aufhören zu rappen, denn ich schade, Blavu, schade, Blavu. Hey, warum ist der Beat weg? Ah, ich pack's nicht mehr. Hey, mein Gott, es ist nur noch das Outro. Mann, ich rap eh nicht mehr, bla, du mach mal nur das Fade-Out, das reicht. Okay. Yeah. Da da da da da whoa, da da da da da whoa, da da da da da whoa, oh, oh, oh. Nicht Spaß beiseite. Mein Mixtape kommt dann so gegen Ende 2008. Produziert von Blavu Beats. Nein! Doch. Da da da da da whoa, da da da da da whoa, da da da da da whoa, oh.